Für die 15-jährige Marie war es ein echter Albtraum. Ich war eines Tages bei meiner Freundin, da sagte sie, Marie, schau mal, bei Facebook gibt es eine Gruppe gegen dich. Und als ich nachgeschaut habe, standen da 150 total gemeine Kommentare. Jeder konnte sehen, welche fiesen Bemerkungen da über Marie gemacht wurden. Sie traute sich kaum noch in die Schule. Ihr Vater wollte zwar helfen, wusste aber nicht wie. Man fühlt sich da als Eltern völlig hilflos, wenn man nicht herausfinden kann, wer dahinter steckt. Das ist ja nicht wie auf dem Schulhof, wo man eine reale Person vor sich hat. Hier steht man einfach nur vor diesem Bildschirm, voller Gemeinheiten. Wie Marie geht es vielen Schülern in Frankreich. Eine neue Studie über Mobbing an den Schulen hat herausgefunden, dass jedes 10. Schulkind regelmäßig Opfer ist. Von Beschimpfungen, Hetzkampagnen oder sogar physischer Gewalt. Das Problem mit dem Cybermobbing war bisher, dass sich die Schulen dafür nicht verantwortlich fühlten, weil sie Internet und soziale Netzwerke unter Freizeit- und Privatleben abgebucht haben. Das will Erziehungsminister Luc Chatel jetzt ändern. Lehrer bekommen Fortbildungskurse und werden in Sachen Internetkommunikation auf den neuesten Stand gebracht. Sie sollen jetzt regelmäßig checken, was ihre Schüler über Klassenkameraden so im Netz verbreiten. Und falls sie auf Mobbing stoßen, müssen sie reagieren, so der Minister. Wir haben uns mit Facebook geeinigt, dass das Konto von Schülern, die mobben, sofort geschlossen wird. Den Tätern droht eine Anzeige, den Opfern hilft eine Organisation, die sich auf Schülermobbing im Netz spezialisiert hat. Sie hat auch eine Hotline eingerichtet, bei der sich Schüler melden können. Es werden von Woche zu Woche mehr Anrufe, sagt Dominique Delorme. Er stellt immer wieder fest, dass die Eltern dem Problem völlig ohnmächtig gegenüberstehen. Es ist nicht so, dass sie sich dafür nicht interessieren, aber die Eltern wissen meistens gar nicht, was ihre Kinder im Netz so treiben. Die haben keine Ahnung, was da abgeht. Diese neue Kampagne gegen Cybermobbing ist revolutionär, findet der Soziologe Éric Debardieu. Er hat die Schülerstudie mit den neuen Zahlen veröffentlicht und damit die Ausmaße des Problems in Frankreich publik gemacht. Man hätte ja auch sagen können, okay, dann fliegen die Mobber eben von der Schule und damit hat sich der Fall. Das wurde nicht gemacht. Stattdessen werden die Schulen jetzt mit einbezogen. Sie werden mit zur Verantwortung gezogen. Und darüber bin ich sehr froh. Exclure des établissements scolaires et tout ira bien. On n'est pas tombé dans ce simplisme-là. Et ça, je peux vous dire, j'en suis vraiment content. Vorbeugen und erkennen sind die wichtigsten Punkte. Deswegen soll Mobbing in Zukunft auch schon bei der Ausbildung der Lehrer an den Universitäten thematisiert werden.